siehst mich im rosa Licht. Doch manchmal lass ich die Diva raus. Ich kann Knall auf Fall explodieren und will kein Nein akzeptieren. Hab meine Fehler, doch du stehst hinter mir. Du bist verrückt, dass du mich liebst, mich nur mit deinen Augen siehst. Du willst mich, wie ich bin, das nimmst du lächelnd hin. Ich bin die Chaoskönigin. Du bist verrückt, dass du mich liebst und immer wieder einen heiligen Schein. Du hast ne Engelsgeduld mit mir. Ich dreh jedes Wort, wie ich möcht. Bei jedem Streit hab ich recht. Und du verzeihst mir ein Glück, dass es dich gibt. Du bist verrückt, mich nur mit deinen Augen siehst. Du willst mich, wie ich bin, das nimmst du lächelnd hin. Ich bin die Chaoskönigin. Du bist verrückt, dass du mich liebst und immer wieder verrückt, dass du mich liebst, mich nur mit deinen